F zum R zum I zum S zum H, Fresh damit O ist wunderbar. T zum U zum M zum B, Fresh damit O macht Reime, die tun weh. L zum E zum D zum O, Fresh damit O macht Kinder froh. Und er sagt mir ebenso. Da noch das M zum E, Fresh damit O kannst du jetzt buchstabieren. Oh yeah!